Pornflakes. Ich komme. Guten Tag, ich bin der Klempner. Ich verlege Rohre. Hier gibt es eine feuchte Stelle, habe ich gehört. Ich soll mir das mal ansehen und ein paar Stichproben vornehmen. Stoßmaterial habe ich selbstverständlich mitgebracht. Na, wenn das so ist, kommen Sie. Rein oder zur Sache? Sie gehen ja ganz schön ran. Ich warte eigentlich noch auf meine Freundin, die müsste jeden Moment hier sein. Sie arbeitet drüben beim Italiener, im Fellatio. Meine Freundin macht die beste Latte der Stadt. Ich fürchte, heute ist mein Glückstag. Aber erst die Arbeit. Von daher würde ich mir jetzt gern schon mal deine feuchte Stelle ansehen. Als Vorspeise. Und zum Dessert will ich dein Mandelhörnchen. Das ist aber mittlerweile schon ein bisschen hart geworden. Da läuft mir ja direkt eine Freudenträne den Oberschenkel herunter. Geil. Also ran an die Arbeit. MILF Media präsentiert die Cream de la Cream der 80s Comeback Porno-Szene. Sehen Sie WikiLeaks, Rosebud und den immer schwanzgeilen Mighty Mike in Entwicklungshilfe in Clitoria. Eine Produktion der Free Jizz Company Southern California. Oh nee, zeig dir vielleicht auch mal die Mädels, ne? Ich kann die dumme Fresse von diesem Ficker nicht mehr sehen. Der den Mund schon aufmacht. Jetzt halt doch endlich mal auf die Mädels drauf. Hallo, ich will Ärsche sehen, Mann. Oh, endlich. Wunderbar. Oh Gott, scheiße, ist die geil. Das ist nicht euer Ernst, oder? Jetzt reicht's. So, wo geht das hier? Wo geht das mit der Dauerschleife? Geil. Bist du da? Geil. Ja. So, Mighty Mike hat Pause. Bist du da? Jut, wie wir reden. Ich hasse euch. Ich hasse euch alle. Niemand zu Hause. Simon, ich brauche dich. Jetzt. Verpiss dich, Junkie. Mach bitte auf. Ich hab die Schnauze voll. Meine Fresse. So, komm schon, verdufte Alter, ja? Sieh zu, dass du... Ey, Simon, jetzt warte mal. Nix da, komm in einer Stunde wieder. Halt, du kriegst 2000 direkt auf die Hand. Was willst du denn alles kaufen? Die restlichen 18 gibt's morgen, wenn alles vorbei ist. 18.000? Mhm. Ja, kommst du vielleicht mal rein? Also, hör zu, ich brauch alles, was du an Drogen auftreiben kannst. Alles. Hier, das sind $2000. Und wie gesagt, die restlichen 18 gibt's am Ende unserer Reise. Reise? Ja, wir müssen nach San Diego. Heute hin, morgen zurück. San Diego? Ist das ein Porno? Komm, nicht ablenken. Was ist das für eine Reise? Ein Trip. Du musst mir Drogen geben. Du musst mich begleiten und mich mit Drogen versorgen. Ich weiß gerade mal, dass du David heißt und irgend so ein Künstler bist. Und dann geht's hier um $20.000 und um Drogen. Sorry, kann ich nicht machen. Die Geschichte von Mighty Mike. Ich fürchte, heute ist mein Glückstag. Aber erst die Arbeit. Von daher würde ich mir jetzt gern schon mal deine feuchte Stelle ansehen. Als Vorspeise. Und zum Dessert will ich dein Mandelhörnchen. Aber klar doch. Das ist allerdings schon ein bisschen hart geworden. Da läuft mir ja direkt eine Freudenträne den Oberschenkel herunter. Geil. Also ran an die Arbeit. Na, dann pack mal schön dein Werkzeug aus. Ich arbeite ausschließlich mit diesem Hammer hier. Darf ich vorstellen? Heiliges Kanonenrohr. Das sagen sie alle. Ding Dong, ich bin's, Francesca. Die Tür stand offen, da bin ich einfach. Aber Susan, ich wusste nicht, dass du Besuch hast. Ja, der Klempner soll hier ein Rohr verlegen. Mhm. Dann bist du die geile Kellnerin aus dem Fellatio. Du, wir wollten gerade ein bisschen ficken. Vielleicht hast du ja Lust. Komisch, Susan. Immer wenn ich mit dir zum Workout verabredet bin, wird am Ende gevögelt. Tja, Francesca, kannst du mal sehen. Komm, zieh dich aus. Es ist genug für uns beide da. Schau mal, was der Klempner da vorzuweisen hat. Heiliges Kanonenrohr. Das sagen sie alle. Scheiße. Was denn? Scheiße, es bringt mich jedes Mal raus, wenn die Italienerin kommt. Kann aus. So. So, was ist jetzt schon wieder? Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Mike, jetzt komm mal runter. Ja, Mann, sehr witzig, ich bin schon runter. Hier, das... Ah, Mann, der geht mir jedes Mal runter, wenn die scheiß Italo-Fotze auftritt. Ich check's aber auch nicht, ey. Ich bin keine Italienerin, ich spiel die nur. Ja, noch schlimmer. Jedes Mal stellt die sich genau hier hin, direkt davor. Ich meine, hallo? Siehst du das denn gar nicht? Da, Kamera, hier ich. Dazwischen hast du nichts zu suchen, Capito. Sag mal, Henk, wer hat die Alte besetzt? Oh, jetzt komm, Mike, lass uns bitte weitermachen. Das können wir doch nachher noch. Nee, Vicky, lass mal. Wer die ausgesucht hat, will ich wissen jetzt. Dein Bruder? Warum hast du dich nicht gleich wieder umbesetzt? Warum sollte ich? Weil sie nervt. Weil mir der Schwanz runtergeht, sobald ich sie sehe. Dann schau beim Ficken woanders hin. Das haben wir ja nur nicht zum ersten Mal gemacht jetzt. Die Italienerin stinkt aber auch. Ey, du stinkst, Arschloch. Außerdem habe ich vielleicht auch einen Namen? Rosetta oder Rose, kannst du dir aussuchen. Und ich bin keine Italienerin, kapiert? Halt die Fresse. Oh, ey, Leute, könnt ihr euch jetzt bitte mal wieder einkriegen? Nee, bitte? Jetzt bin ich aber auch sauer. Das muss ich mir nicht bieten lassen. Ich bin vielleicht noch nicht so lange im Business, ja? Kann sein. Aber ich habe auch eine Würde. Ich muss mir nicht vom Kollegen erzählen lassen, wo ich zu stehen habe. Dafür ist ja immer noch der Regisseur da, oder nicht? Ja, stimmt schon, Rose. Ist alles richtig. Aber du nimmst dem Mike da wirklich ein bisschen das Licht. Also, Moment, wir können das doch auch einfach so machen, dass du stattdessen mit der dreh ich kein Stück weiter, kannst du vergessen, egal von wo die kommt. Mike, soll ich deinen Bruder anrufen? Ey, Hank, du Pisser, echt? Du drohst mir mit meinem Bruder? Dein Alter. Bruder will diese Besetzung, dein Bruder bekommt diese Besetzung. Ohne mich werdet ihr doch alle pleite hier. Ja, hör mal. Die Free Jizz Company ohne Mighty Mike, never. Ich bin euer Pornostar. Du bist nicht der einzige Stern am Pornohimmel, ja? Willst du mich jetzt hier irgendwie blöd hinstellen oder was vom ganzen Team? Nein, nichts will ich, gar nichts. Obwohl, ja, doch. Ich will, dass wir das Ding jetzt friedlich abdrehen und uns anschließend standesgemäß besaufen. Na, wie klingt das, ha? Gute Regieanweisung, Hank. Ja, super. Okay, na, schön. Ich hab's kapiert. Und wenn hier einer von uns ordentliche Arbeit abliefert, dann bin ja wohl ich das. Also von dem her, bringen wir es hinter uns. Wo ist der kleine Fluffer? Leute, der Fluffer muss immer da sein. Bin doch da, hallo, hier. Darren, machst du bitte bei Mike? Ja, klar. Komm her, Mike, du kannst mir schön in den Mund ficken, hä? Red nicht so einen Scheiß, ich bin keine Schwuchtel, ja? Also, alles wieder auf Anfang. Wir machen weiter mit, Sekunde. Sollst du mit vollem Mund sprechen? Nochmal abmandeln, Vicky, du gibst. Alles klar. So, und Rosetta, Baby, kommst du diesmal einfach von hier seitlich in die Gruppe, dann klappt das auch, ja? Alles klar. Yes! Puh. So, Freunde der griechischen Kunst, Mike ist wieder da. Also los, ihr Loser. Jetzt wird gefickt. Tone ab, Kamera ab. Vicky, du bist... Ah, no! Was ist für eine Scheiße, bitte? Wer hat dein verkacktes Handy angelassen, hä? Das ist deins, Mike. Dein Telefon klingelt. Ja, welcher Wichser ruft mich um diese Zeit auf meinem scheiß Handy an? Komm, Fluffer, aus dem Weg. Ich muss da rangehen. Also los. Gut. Hau ab. Leute, Kamera aus, Ton aus, Pause. Ja, hallo. Ach, Mom. Hey, du. Sorry, aber hier ist eine Menge Arbeit liegen geblieben und ich... Ja. Hat Nigel dich vorgeschickt? Ja? Und, wann soll ich zu euch kommen? Samstag in 2 Wochen. Mhm. Das erste Juliwochenende, okay. Sonnabend und Sonntag. Ja, ich wiederhole das nur, damit ich es mir merken kann. Nein, ich habe gerade nichts zu schreiben. Ja, im Büro. Nee, eben nicht. Hör zu, Bruderherz. Ich bin ja nun auf dem Weg zu euch, also reg dich ab, Mann. Ja, deine Waffenpräsentation morgen, weiß ich doch alles. Hä? Was für Kunst? Ah, jetzt handelt er mit Kunst, oder was? Nimmt dir eh keiner ab, Mann. Du hast doch die Filmfirma zum Geldwaschen. Ja, ist schon gut. Ich bin jetzt jedenfalls unterwegs und werde mich um Mom kümmern. Zufrieden? Ich hab schlechte Laune? Du vielleicht. Außerdem, man kann ja wohl auch mal schlecht drauf sein. Wegen Darrens Tod zum Beispiel? Ja, immer noch. Na und? Das ist gerade mal eine Woche her. Außerdem, Darren ist erschossen worden. Geschichte von Darren Parker. Senator Johnson. draußen. Hier steht eine besorgte Mutter mit ihrem neugeborenen Baby vor der Tür. Sie will nicht gehen, bevor sie nicht mit Ihnen gesprochen hat, Senator. Sie sagt, ihr wurde eine ärztliche Behandlung untersagt, weil sie Mexikanerin ist. Ihr Kind braucht dringend Hilfe. Hören Sie, Belinda. Ich stecke hier mitten im Interview für meine Biografie. Und ich habe Sie gebeten, mich nur in dringenden Fällen zu stören. Und dringende Fälle sind für mich ein Atomkrieg. Oder wenn meine Frau unangemeldet vor meiner Bürotür steht. Sir, die Frau hat gedroht, sich anzuzünden, wenn Sie sie nicht anhören. Dann rufen Sie die Feuerwehr oder... Aber bitte lassen Sie mich einfach in Ruhe jetzt. Jawohl, Senator. Entschuldigung. So, Student. So, los, komm. Oh, blas mich weiter, komm schon. Warum hörst du überhaupt auf? Schmecke ich dir etwa nicht? Ja, ich bin ja schon. Ich bin großartig. Das will ich meinen, Mensch. Junge, du wirst ein fantastisches Buch über mich schreiben. Damit lande ich ganz oben auf der Bestsellerliste. 100 pro. Die Leute lieben sie. Hör auf mit dem verlogenen Gequatsche. Los, mach weiter. Oh, ja, Glück. Du studierst Politik, Darren. Du weißt, wie es läuft. Wenn du das Buch anständig schreibst, dann... Oh, hey. Sag mal, warum hörst denn du auf? Weil es so schön ist. Mach gefälligst weiter. Nee. Lass diese albernen Teenager-Spiele. Da stehe ich nicht drauf. Ich hab's mir anders überlegt. Bitte? Sie haben es gerade selbst gesagt. Ich studiere Politik und ich weiß, wie es läuft. Hör Sie an. Ich meine ja nur, also, Sie sind verheiratet, haben zwei Töchter, lassen sich von mir regelmäßig einen blasen, ja? Das ist doch saudumm. Sowas kommt doch raus. Das kommt immer raus. Gott, wie süß. Nicht dein Ernst, oder? Okay, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Was soll das werden hier? Eine Erpressung, Senator Buster Johnson. Eine Erpressung. Es tut mir leid, Mr. Parker. Es tut mir so leid. Aber sie war doch stabil. Das haben Sie mir letzte Woche noch versichert. Es sah auch wirklich so aus. Und es hat keiner ihr Zimmer betreten? Hier ist nie jemand außer mir. Meine Oma wurde umgebracht, Dr. Taylor. Bitte, Darren, ich verstehe, dass Sie jetzt nach einer Antwort suchen, aber Ihre Großmutter war krank, schwer krank, das wissen Sie. Nicht so krank, dass es ausgerechnet jetzt passiert. Bitte, Sie müssen das untersuchen lassen. Das ist jetzt ein großer Schock für Sie. Da spielen Ihre Gedanken verrückt, das ist ganz normal, aber in ein paar Tagen denken Sie schon ganz anders darüber. Hören Sie, ich habe Beweise dafür, dass mir jemand ans Leder will. Wenn Sie die sehen, ändern Sie Ihre Meinung dazu. Ganz sicher. Verzeihen Sie, wo finde ich Mrs. Nancy Parker? Nancy Parker ist heute Morgen leider verstorben. Das hätte mir der Pförtner ja auch mal sagen können. Worum geht's denn, wenn ich fragen darf? Was willst du denn? Ich bin der Enkel von Mrs. Parker. Oh, mein Beileid. Was wollten Sie von meiner Oma? Hm? Ich hatte Blumen für Sie. Hier. Und ein Lied sollte ich ihr singen, aber... Was für ein Lied? Tut mir leid, das kann ich nicht sagen. Singen Sie es mir vor, bitte. Hör zu, mein Freund. Oder nee, warte. Lady, wie ist denn noch gerade Ihr Name? Dürfte ich einen Blick auf Ihr Namensschild werfen, Frau... Ich bin Dr. Taylor. Lese gerade, bitte nicht unterbrechen. Sir, ich... Dr. Gloria Taylor. Gloria. Wie schön, sollen wir Gloria sagen? Bitte, Sir, ich möchte, dass Sie jetzt... Ich bin Nigel. Mr. Nigel, ich würde Sie... Mr. Nigel? Nigel ist der Vorname! Fuck! Und du halt's Maul, Kleiner. Sind Sie wahnsinnig? Halt das Maul, diese Frau, da hat deine Großmutter umgebracht. Dr. Taylor hat die Beatmungsgeräte abgestellt und deine Oma sterben lassen. Scheiße hat sie! Mann, die Frau war Ärztin, ich kenne sie schon seit Jahren! Ich habe sie gezwungen, es zu tun. Bitte? Ich brauche da einen guten Grund, damit du hier auftauchst. Scheiße, ja. Also doch, der Senator. Der was? Senator Buster Johnson schickt sie, um mich einzuschüchtern. Einschüchtern? Und wen hetzt er mir auf den Hals, wenn ich fragen darf? Nigel und weiter? DiMarco. Nigel DiMarco? Der Bruder von... Ach, wirklich? Ich dachte, Sie sehen anders aus. Wie denn? Mehr wie Ihr Bruder. Wie sieht denn mein Bruder aus? Besser kann ich jetzt wohl schlecht sagen. Also, dann, ja anders eben. Mhm. Nochmal von vorne. Ihnen gehört die Free Jazz Company. Sie sind mein Boss, wissen Sie das eigentlich? Kennen Sie die Leute, die für Sie arbeiten? Ich weiß alles über jeden. Senator Johnson. Ja? Dann hat er mir damals den Job als Fluffer bei der Company besorgt. Sein Tipp war Gold wert. Seitdem du da bist, ist mein Bruder wieder ganz oben. Entschuldige die Wortwahl, das ist albern. Schon gut. Offensichtlich konnte der Senator dein Talent ja ganz gut beurteilen. Bringt mir aber in dieser Situation jetzt wahrscheinlich eher nicht so viel, das mit meinem Talent, oder? Ich bin nicht mein Bruder, so weit waren wir ja schon, also von daher... Schade. Tja. Und nun? Für dich habe ich auch ein Lied. Soll ich? Bitte. Schlaf, Darren, schlaf. Du warst nicht immer brav. Du hast den Senator gefickt. Und nun ist deine Granny erstickt. Schlaf, Darren. Schlaf. Die Geschichte von Nigel DiMarco. Mom, bitte. Koste doch wenigstens mal einen Löffel von der Suppe. Du musst was essen. Hast du deinen Bruder erreicht? Du weißt, er hat viel zu tun in der Versicherung. Warum arbeiten die Menschen heute nur immer so viel? Nicht alle, Mom. Schau mich an. Ich leite meine Geschäfte bequem von unserer Ranch aus. Ich habe Zeit für die schönen Dinge. Für dich. Ja, ja, nix da. Ständig hängst du an deinem Telefon rum und hast diese unseriösen Leute zu Besuch. Nigel, du bist auch nicht besser als dein Bruder. Bitte? Mike lässt sich vielleicht alle 2 Monate mal hier blicken, wenn's hochkommt. Ich weiß nicht, da bin ich schon ein bisschen mehr für dich da, finde ich. Mike spielt mir immer was vor. Er spielt dir was vor? Fast jedes Mal, wenn er da ist. Was denn? Oh, irgendwas halt. Lügt er dich an? Wie kommst du denn jetzt darauf? Ich meine ja nur. Ach, irgendwas aus einem Film zum Beispiel. Einen, den ich mag. Er spielt das danach. In verschiedenen Rollen oder wie muss ich mir das vorstellen? Mal so, mal so. Schön. Spiel mir doch auch mal was vor. Nee, lass mal, Mike hat da das größere Talent. Irgendwas aus Indiana Jones vielleicht. Oder E.T. Mann, bitte iss jetzt deine Suppe und lass mich, ja? Außerdem mag ich keine Spielberg-Filme, hab ich noch nie. Na und? Mom, ich habe in 2 Wochen hier auf der Ranch eine wichtige Präsentation und da gibt's noch jede Menge zu tun. Ich komm ja schon, verdammt! Und wer ist das jetzt? Keine Ahnung, der Papst. Weißt du was? Ruf doch Mike mal wieder an und sag ihm, er soll übers erste Juli-Wochenende auf die Ranch kommen. Hast du gehört, Mom? Erstes Juli-Wochenende, super. Ja! Hier, ich hab schon gewählt. Ja, ich bin ja schon unterwegs, Mann! Was treibt Sie denn hier raus, ganz ohne Security? Nigel, ich muss Sie sprechen. Sie sind jetzt nicht wegen der Skulptur da, oder? Die kriege ich frühestens in 2 Wochen. Ich weiß, ich brauche Ihre Hilfe und das ging nicht am Telefon. Verstehe. Kommen Sie, gehen wir ein paar Schritte. Haben Sie ein Handy dabei? Damit telefoniert meine Mutter gerade. Sehr gut. Ich muss nur sicher gehen, es geht um eine äußerst heikle Angelegenheit. Ach ja? DiMarco, hören Sie, den Jungen, den ich Anfang des Jahres in Ihrer Filmfirma unterbringen konnte, als Fluffer. Sie erinnern sich? Der Student, der ein Buch über mich schreibt. Ich weiß schon, Darren, so und so. Parker. Parker. Ich kenne ihn zwar nicht persönlich, aber er macht einen guten Job bei uns am Set, habe ich gehört. Er erpresst mich. Er? Wieso, was hat er denn gegen Sie in der Hand? Tja, er hat in der Tat was in der Hand gehalten. Ja. Aha. Und davon hat er jede Menge Filmmaterial. Oh. Heimlich aufgezeichnet. Okay. Ja, scheiße. Genau. Scheiße. Hier ist nochmal der Blumenmann, du da, der so herrlich singen kann, du da, hey. So, jetzt. Hier ist nochmal der Blumenmann, du da, der so herrlich singen kann, du da, hey. Sind Sie's nochmal, der Blumenbote von heute Morgen. Ganz richtig. Und Sie sind immer noch der blinde Pförtner von heute Morgen, ja. Stimmt's? Wissen Sie was, guter Mann? Die Miss Parker, der Sie heute Morgen Blumen gebracht haben, die ist kurz nach Ihrem Besuch verstorben. Oh. Ganz bitter ist das. Ihr Enkel Darren ist gerade oben bei Dr. Taylor, der arme Tropf. Na gut, dass er jetzt da ist. Und zu wem wollen Sie diesmal, Sir? Die Blumen hier sind für, warten Sie. Ach, für Frau Dr. Taylor, so ein Zufall. Verrückt. Jahrelang ist hier Totentanz, nichts los. Und dann gibt's plötzlich 2-mal Blumen. Tja. Na dann, Sie kennen ja den Weg, Blumenmann. Rechts, die Treppe rauf, 1. Stock. Vielen Dank, blinder Pförtner. Und machen Sie das Radio wieder schön laut, sonst verpassen Sie ja alles. Ja, das Baseballspiel. Live aus New York. Gut, dass Sie sagen, Sir. Vielen Dank. Danke gleichfalls. Danke, meine Herren. Vielen Dank. Ich bin froh, dass Sie den Weg hier raus auf unsere bescheidene Ranch gefunden haben, um sich von der Schusskraft unserer erstklassigen Feuerwaffen zu überzeugen. Ich muss wohl nicht dazu sagen, dass alles, was Sie hier heute sehen und hören, unter uns bleibt. Also bitte, kein Wort nach außen, keine Erinnerungsfotos, keine Videos. Ach ja, und keiner grapscht mir die Mädels an, damit das klar ist. Also Freunde, lassen wir es krachen. Unter dem Motto scharfe Waffen präsentieren scharfe Waffen haben wir heute ein bisschen etwas aufgefahren. Die Popstars aus unserem aktuellen Film Entwicklungshilfe in Clitoria. Hier sind unser heißes Biest, Rosetta Butch. Herrlich. Komm, Rose, sag unseren Gästen Hallo. Hi, Männer. Alles klar bei euch? Und jetzt die Frau mit dem verdammt nochmal geilsten Arsch von ganz Kalifornien. Die immer scharfe kleine Drecksau. Hier ist Vicky Leaks. Seid ihr heiß auf ordentlich Geballer oder wie sehe ich das? Na, ihr beiden, habt ihr uns denn auch ein paar heiße Schießeisen mitgebracht? Dann lasst mal sehen. Meine Herren, dieses Teil schießt nicht nur verflucht präzise, es liegt auch noch besser in der Hand als sein Vorgänger. Und es ballert einfach mal 28 Schuss in der Sekunde raus. Jawohl! Hier, Vicky. Danke, Nigel. Mädels, hört mal, es muss doch irre heiß sein in euren Bikinis oder etwa total nicht? Total. Und wie? Na, dann mal schnell raus aus dem heißen Stoff. So, und jetzt stehen sie da, geil und schussbereit. Ach ja, worauf schießen wir denn heute eigentlich? Ah, Moment mal, da fällt mir was ein. Ihnen ist doch sicher die schwarze Plane da vorne aufgefallen, richtig, meine Herren? Richtig. Da haben wir nämlich etwas drunter versteckt. Vicky, Rose, wärt ihr bitte so lieb und würdet die Plane da mal runterziehen? Natürlich. Sehr gern. Kein Grund zur Besorgnis, meine Herren. Diese zwei männlichen Gestalten sind Mörder. Hoffnungslos verirrte, skrupellose Mörder. Hässlicher Abschaum zum Tode verurteilt. Der Zufall hat sie gestern ausgerechnet zu uns geführt. Und deshalb nutzen wir diese glückliche Fügung, um Ihnen, meine Herren, unsere Waffen unter, ja, realistischen Bedingungen vorzuführen. Dazu gibt es ein paar ganz simple Spielregeln. Sobald ich diese Kreaturen hier losgemacht habe, rennen sie dort auf die Scheune zu. Sind sie auf Höhe des Zauns, werden unsere zauberhaften Girls die Schussgenauigkeit ihrer Maschinenpistolen unter Beweis stellen. Sollte einer der Gefangenen das Scheunentor erreichen, schenken wir ihm die Freiheit. Höchst unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Vicky, Rose, ihr seid bereit? Bereit. Ja, alles klar. Dann wollen wir mal. Einen Moment noch, bitte. Hört zu, ihr zwei erbärmlichen kleinen Wichser. Ein kleines Trostpflaster habe ich für euch. Ihr werdet immerhin von den zwei scharfen Pornobumsis da vorne hingerichtet. Ist geil, oder? Was hast du gesagt? Warte, jetzt nochmal. Die Blonde finde ich süß. Habe ich deinen Geschmack getroffen, ja? Das freut mich. Dann will ich mal eure Fesseln lösen. Die Fußketten bleiben dran, würde ich sagen. Das läuft sich zwar etwas schlechter, aber die Mädchen sind ja nun auch nicht so gut trainiert an den Waffen. So? Das ist alles. Okay. Dann lauf. Na los, lauf. Lauf! Eine Panikattacke, Simon. Eine Panikattacke. Vicky? Los! Boots für Mike! Jawohl! Und jetzt? Für Mike! Feuer! Die Geschichte von Simon und David. So, und wir beide nun also auf dem Weg nach San Diego mit einem Koffer voller Drogen, um die Skulptur abzuliefern. Bekloppt. Aber für $20,000... Mein Porno kann ich auch locker morgen Abend noch zu Ende. Ach du Scheiße. Was denn? Ich hab den Film nicht angehalten, oder? Der Porno läuft noch immer in Dauerschleife. Shit. Ja und? Nur weil du schon Stress gemacht hast. Ich hab den Computer nicht runtergefahren, gar nichts. Schlimm? Oh nee, meine Mutter kommt nachher vorbei und bringt meine Wäsche. Fuck. Oh. Na toll. Ich muss was kiffen. Geht nicht anders. Und jetzt nochmal in Zeitlupe. Du lieferst deine Skulptur beim Käufer in San Diego ab. Und der zahlt dir dafür wie viel? 200.000 Dollar? Mit 10% davon kriegst du. Ich will dir ja nicht zu nahe treten, Alter, aber 200.000 Steine für den Klotz da? Ich meine, die Skulptur ist fett, gar keine Frage. Hey. Aber wäre nicht zum Beispiel 50.000 auch schon viel für so ein Ding? So, Kumpel, Don Bogart, gib mir bitte auch mal den Joint. Ja. Hm. Lohnt sich ja richtig, Künstler zu werden. Ich hab Hunger. Oh ja, unbedingt. Der nächste Diner gehört uns. Negativ. Bitte? Ich kann jetzt noch nicht unter Leute. Dazu muss ich erst richtig high sein. Aha. Ich bin menschenscheu. Ist klar. Eine Krankheit. Du redest doch scheiße jetzt. Ich krieg Panikattacken, Schwindel, Schweißausbrüche, Atemnot, alles, was du willst. Wird jeden Tag schlimmer. Mittlerweile kann ich nicht mal mehr zum Bäcker gehen, kann keinem fremden Menschen mehr in die Augen sehen. Geht nicht. Aber bei mir geht's doch. So halbwegs. Oder naja. Ja, merkst du selbst. Das ist nicht gut, oder? Soziale Phobie. Ist das sowas? Egal, was es ist. Ich habe gelernt, damit zu leben. Soweit. Aber jetzt soll ich die Skulptur persönlich abgeben. Ging nicht anders. Kein Galerist, kein Anwalt. Nur ich und mein Dealer. So will es der Käufer. Aha. Und wer so viel zahlt, ich meine... Klar. Gegen diese Angst kann man nichts machen? Ja, deshalb bist du ja hier. Also hör gut zu. Ich muss high sein. Permanent. Abflug jetzt gleich, sanfte Landung, morgen Abend auf dem Sofa in meinem Atelier, wenn alles vorbei ist. Ich muss diesen Trip hier einfach nur überstehen und es ist ohne Drogen ausgeschlossen. Verstehe. Die Kunst für dich besteht darin, sensibelst darauf zu achten, dass ich ausreichend geballert bin, dass ich immer ausreichend geballert bin. Aber niemals so stark, dass ich handlungsunfähig bin. Okay. Ganz wichtig. Okay. Darf ich? Ja, bitte. Harte Aufgabe, würde ich mal sagen. Ja, wir fangen jetzt vor dem Essen damit an. Der Rest ergibt sich von selbst. Also bitte wähl aus deinem Zauberkasten die passenden Drogen aus und hau sie mir rein. Du bist der Medizinmann. Und du nimmst bitte auch jedes Mal ein bisschen was. So kannst du die Wirkung besser einschätzen. Auf keinen Fall, Alter. Nicht bei so einer Verantwortung. Ja, ein bisschen. Nix da, ich bleib nüchtern. Hi, willkommen in Daniels Diner. Mein Name ist Shannon. Ich bin heute eure Bedienung. Was kann ich für euch tun? Sorry, Shannon, aber wir sind hier, weil... Wo sind wir eigentlich? Also, weil wir in einer Mission hier sind. Lass mich raten, die Mission lautet, wir haben Hunger. Das allein, Shannon, das allein ist es noch nicht. Wir müssen den Mann da hinten am Tresen. Sehen Sie den Mann am Tresen? Ja, das ist Keith. Wieso? Keith, richtig. Was ist mit ihm? Er ist hier. Keith ist hier. Ja, Keith ist jeden zweiten Tag hier auf der Durchreise. Was ist? Kennt ihr schon unsere Burger-Initiative? Burger nach Wahl mit Fries und einer Giant Coke für schlappe 18 Dollar. Warten Sie, Shannon, warten Sie. Mein Kollege hier will was sagen. Agent David, kannst du das bitte noch mal wiederholen? Kannst du das? Wiederhole es. Nein, du darfst keine Sprechangst haben. Du sollst deine Bestellung aufgeben. Er will den Chili-Cheeseburger, denke ich. Warten Sie, Shannon, bitte. Komm, David, sag es mir ins Ohr. Komm schon, ins Ohr. Ich kann sonst auch noch mal wiederkommen. Nein, sie darf nicht zu Keith. Er soll nicht wissen, dass wir hier sind. Sie soll warten, Soldatin, warten. Bitte, Jungs, ihr seht doch, was hier los ist. Mein Freund bestellt doch gerade bei mir. Cakes. Pancakes. Okay, einmal Pancakes. Und für dich, mein Lieber? Ich will unter keinen Umständen, dass wir enttäuscht werden. Shannon, das darf... Unter keinen Umständen darf das ans Licht kommen. Alles das hier ist geheim zu halten. Ja. Keith sollte besser nicht davon Wind bekommen, dass wir vom Geheimdienst sind. Vom Geheimdienst. Von mir erfährt niemand etwas. Verlasst euch drauf. Das weiß ich. Zu schätzen weiß ich das. Lady Shannon. Sie erweisen unserem Land einen großen Dienst. Wir werden Sie also im Dienstplan werden wir sie berücksichtigen. Wir erwähnen sie als eine, die uns geholfen hat. Dankeschön. Kein Ding, Leute. Was kann ich dir denn nun bringen? Pancakes. Du also auch Pancakes, okay. Wieso? Wer denn noch? Na, dein Kumpel hier. Ja, sehr gut. David, was ist? Willst du auch Pancakes? Die Frau darf mich hier unter keinen Umständen entdecken. Ich verschwinde unter den Tisch, okay? Du rufst mich, sobald sie weg ist, ja? Na schön, zweimal Pancakes, beide Kaffee. Sie machen ihren Job. Ja. Shannon, sie ja gut. Kaffee ist... Okay, ich bin dann gleich wieder zurück mit eurer Bestellung, ja? Ausgezeichnet. Knapp. Hat sie mich entdeckt? David, komm raus. Du kannst wieder an Deck kommen. Dass er mich nicht gesehen hat. So, jetzt aber nicht gleich umdrehen, hörst du? Da vorne sitzt einer am Tresen. Keith heißt er. Einer von uns? Er sieht aus wie ein Fernfahrer. Er ist einer von uns. Glück gehabt. Ich sehe, Simon, du nimmst deine Aufgabe ernst. Du gibst auf mich ab. Ich möchte, dass mir meine Skulptur nachher ein paar Pancakes mitbringen. Das hatte ich mir eh schon überlegt. Das machen wir. Simon. Ja? Du hast eine Nachricht bekommen. Ja, ich schau ja schon. Oh shit, meine Mom. Und? Was schreibt deine Mutter? Sie schreibt... Warte. Simon, Liebling. Wie stellt man an deinem Computer diese Dauerschleife ab? Ich will endlich auch mal das Gesicht von dem Mann sehen. Tja. Oh Mann. Hä? Ich sehe echt nichts. Null. Schlecht. Ah, ganz schlecht. Also Simon, jetzt sag es mir bitte, warum hast du den Ahornsirup auf die Windschutzscheibe geschüttet? Wofür ist das? Wir brauchen das als Schutz. Als Tarnung vor Feinden. Ich kann aber die Straße nur unzureichend erkennen. Warte, ich mach das Fenster runter. Olesina, ich sage dir den Weg. Moment! Oh ja, ich sehe schon. Weiter Steuerbord! Du musst weiter Steuerbord! Dahin? Noch mehr Betäubungsmitteln. Simon, du musst mich versorgen. Dringend. Wieso geht die Scheibe nicht so? Die Tarnung hat sich verklebt. Wir werden auffliegen, Partner. Wir fliegen auf. Auffliegen ist keine Option. Du fährst ungenau. Fahren wir nicht mehr Richtung San Diego? Ja. Sieh zu, dass wir Richtung San Diego fahren. Du musst meine Anweisung Folge leisten. Simon! Simon! Doktor! Ach Gott, scheiße, Simon! Simon, aufstehen! Du sollst dich aufrichten! Ich bin auf deine Pflege angewiesen! Kannst du mir bitte ein paar Pillen geben? Aus deinem Arztkoffer? Ich habe ihn nicht kommen sehen! Mitten im Nirgendwo taucht er auf! Ist doch nichts außer Wüste. Wieso kommt denn da plötzlich ein Auto angefahren? Wovon spricht er? Vorschuss, zeitlich. Simon, bist du okay? Hör zu, wir müssen uns ein Gegengift spritzen. Wir müssen uns immun machen. Was ist mit dem anderen? Ach Gott, ja. Wir hatten einen Autounfall. Ich muss aus dem Fenster geflogen sein. Ich hing aus dem Fenster damals, weißt du noch? Dann kam ein Auto. mitten in der Wüste ein Auto. Ja. Dann bist du dem in die Seite gefahren. Wo ist der jetzt? Komm hoch, Dude. Na los, komm. Wir müssen uns verarzten. Ja. Ich gebe uns was gegen diesen Zustand. Du bist der Doktor. Wo ist mein Koffer? Ich muss uns was verschreiben. Ha! Da hinten steht ja noch ein Auto. Das ist er. Mit dem war der Unfall. Ich erkenne ihn wieder. Heilige Scheiße. Sitzt da noch einer drin, Simon? Wenn da noch einer drin sitzt und ich kenne den nicht. Warte, David. Ich sehe nach. Oh, wow. Und? Ja. Scheiße, Alter, da sitzt noch einer drin. Hör auf jetzt. Da darf jetzt keiner drin sein. Komm her. Du musst mir helfen. Ich hab Schiss, Alter. Ich komm da nicht hin. Du musst. Das geht dem gar nicht gut. Was hat er denn? Er hat einen Unfall. Wir müssen was tun. Simon, wir sind in den Rhein gefahren. Guck mal, der kam von rechts, von da. Jetzt hättest du mir sagen müssen. Weißt du das? Nein, bitte nicht. Das ist jetzt der Trip, oder? Bitte Gott, sag mir, dass jetzt von den vielen Drogen kommt, bitte. Das ist der Porno-Wichser. Wir haben den Porno-Wichser erwischt. Was? Ist er tot? Der lebt noch. Er atmet. Aber er guckt so komisch. Lass ihn, Simon. Nicht anfassen. Heute Morgen wollte ich immer seine Fresse nicht sehen in dem Porno, weißt du? Und dann habe ich die Dauerschleife gemacht, damit er weg ist. Und nun sieht er mich schon wieder an. Scheiße. Das ist jetzt die Rache dafür. Das ist jetzt die Rache, Alter. Simon! Das ist eine Verschwörung. Die wollen uns mürbe machen. Das ist ein Angriff von der neuen Regierung. Ich sag's dir, weil ich nämlich ein kritischer Künstler bin und du mit Drogen dealst. Du weißt nicht, wer das ist, oder, David? Das ist der aus dem Porno. Das ist Mighty Mike. Der ist voll die Pornogröße. Ein Weltstar. Und er liegt hier direkt vor mir auf seinem Lenkrad und atmet noch. Wir sind bis oben hin voll mit Drogen, haben einen Pornostar über den Haufen gefahren. Dafür landen wir im Knast, Simon, aber hallo. Und anschließend stecken die uns in die Klapse und stellen uns ruhig. Meinst du? Komm, wir verduften lieber, bevor uns hier noch jemand sieht. Nein, warte. Wenn wir ihm nicht helfen, sagt er, das spielt er den Kopf. Und dann? Ja, wenn er bis dahin nicht längst tot ist. Meinst du, er stirbt jetzt bald? Wir sind hier mitten im Nichts, von daher... Ach, fuck, ich weiß doch auch nicht. Scheiße. Scheiße. Du, Simon. Wir müssen ihn tot machen. Spinnst du? Denk doch mal nach. Mach ich ja schon die ganze Zeit, verdammt. Und du, Mighty Mike, klatsch mich nicht so an, ja? Klatsch mich nicht so an! Meine Skulptur wird geliefert, wie wunderbar. Willkommen auf meiner bescheidenen Ranch, meine Herren. Danke, Mr. Mr. DiMarco. Oh la la, wo habt ihr denn eure Fahrertür gelassen? Ja, es sieht schlimmer aus, als es ist. Fährt ja auch noch. Und das bei einem so schönen Auto. Alles für die Kunst, nicht? Interessant. Was denn? Der Wagen. Ja, wie gesagt. Es ist nur so witzig, mein Bruder Mike, ja? Der fährt genauso einen Wagen, wie ihr ihn da habt. Ach. Gleiches Modell, gleiche Farbe. Sogar dieses geflochtene Band da am Rückspiegel. Das hat er auch. Meine Mutter hat es mal für ihn geknüpft. Sagt man geknüpft oder ist das gehäkelt? Ich weiß das immer nicht. Gehäkelt, glaube ich. Oder, David? Schau mal. Gehäkelt ist das wahrscheinlich, also würde ich sagen. Ja, denke ich auch. Wo ist er denn? Also, der Mike. Was habt ihr mit meinem Bruder gemacht? Wieso? Das könnt ihr jetzt natürlich nicht wissen, aber ich habe mit meinem Bruder telefoniert, als es passiert ist. Ich habe euer ganzes Gequatsche mitbekommen. Alles, bis zu Mikes Ende. So ganz check ich das gerade nicht, sorry. Das gehört zur Verschwörung. Simon, der will uns testen. Es ist womöglich tatsächlich eine Verschwörung gegen euch im Gange. Anders kann ich mir das auch nicht erklären. Was für eine Geschichte. Heilige Maria, da tötet ihr den Bruder eures Geschäftspartners? Und dann nehmt ihr euch auch noch sein Auto. Was ist das? Oh, Oh nein, ey, bitte nicht. Nicht das jetzt auch noch. Mein Auto, Vollschaden. Fuck. Und jetzt? Mescalin. Viel. Und dann nehmen wir uns seine Karre. Wie doof, oder? Ja. Ohne Mikes Auto hätte ich das wahrscheinlich gar nicht zusammengebracht. Ob ich eure Stimmen erkannt hätte? Ich weiß es nicht. Nee. Eher nicht, aber jetzt mit der Karre? Übel. Man kann euch da auch irgendwie keinen Vorwurf machen. Ich meine, ihr seid bis oben hin voll mit Drogen. Na ja. Ihr durftet keine Zeugen haben. Nachvollziehbar. Alles absolut nachvollziehbar. Ja. Ist halt jetzt nur ein bisschen scheiße, dass Mike mein Bruder ist. Wieso? Simon? Was? Er hat uns am Arsch. Und was heißt das jetzt genau? Dass er uns am Arsch hat. Ich werde euch über Nacht in meinen Tresorraum einsperren, da seid ihr in Sicherheit. Was? Morgen haben wir hier eine Präsentation von Maschinengewehren mit ein paar Gästen aus der Unterwelt. In diesem Rahmen wird dann das Schicksal über das Ende dieser bizarren Geschichte entscheiden. Also Männer, hier geht's lang. Ja. Und Cut! Super, das war sexy, das war richtig fett, super fett. Danke Leute, vielen Dank. Die Geschichte von Vicky und Rose. So, das heißt jetzt, Vicky und Rose, ihr beide seid fertig für heute. Ihr könnt duschen gehen. Und Mike, ja. Machst du dich gleich mal direkt wieder startklar? In 10 Minuten geht's weiter. Alles klar. Okay. Ach, Vicky, Rose. Ja? Ihr beiden Mäuse, wartet mal bitte eben, ja? Was denn? Ich habe doch nur eine ganz kleine Sache für euch. Okay. Und zwar, haltet euch fest, der Boss höchstpersönlich will euch sehen. Nee, oder? Ich dachte, Nigel DiMarco bekommt mir einer zu Gesicht. Doch. Und zwar jetzt am Wochenende auf seiner Ranch. Echt? Ja, die Ranch liegt 18 Meilen südlich von San Diego. Was habe ich organisiert? Ihr kriegt den Kamerabus. Alles schon geregelt. Und was sollen wir da? Ich meine... Na, Nigel hat da einen kleinen Job für euch. Okay. Ist ein Fun-Job. Keine Sorge, ihr präsentiert im Bikini. Vielleicht auch ganz lang, weiß ich jetzt noch nicht so genau. Ihr präsentiert auf jeden Fall richtig tolle Maschinengewehre vor ein paar interessierten Kunden. Und mehr ist das nicht. Ist alles easy. Alles easy. Gewehre? Ja, ihr dürft richtig schießen. Eine ganz schöne Sache und gibt ordentlich Cash hier. Na, klingt eigentlich cool. Ist das illegal oder? Rose, legal, illegal, scheißegal, sag ich immer. Das macht für euch keinen Unterschied. Ey, und ein Wochenende ohne Ficken, das ist doch auch mal was, oder? Na, von mir aus. Klasse, so, pass mal auf die Details, die klären wir am Freitag. Nach Drehschluss, alles klar? Hm? Alles Paletti, Henk. Danke. Ja, danke. Und jetzt ab mit euch unter die Dusche. Vicky, kann ich was von deinem Duschzeug? Meinst du es alle? Hier. Dank dir. Kann mir nicht helfen, aber seitdem Darren tot ist, ist die Stimmung am Set so traurig irgendwie. Findest du nicht? Das hat alle voll runtergezogen, ist doch klar. Außer Mike vielleicht. Obwohl... Wollte gerade sagen, auch wenn Mike voll der Arsch sein kann, der hat doch trotzdem Gefühle. Oh, für mich ist das alles noch so unecht. Ich kann das noch gar nicht glauben. Weißt du, jedes Mal denke ich, Darren kommt irgendwann einfach wieder so ans Set spaziert. So dumm die dumm, in seiner witzigen Art, als wäre nichts gewesen. Und dann ist der nämlich gar nicht tot. Weißt du, wie ich meine? Ja. Da finden die den erschossen auf dem Flur in einem Altenheim. Voll gruselig, ey. Ja, die behaupten ja jetzt, er war einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber das glaube ich irgendwie nicht. Wieso sagst du das jetzt so? Naja. Hat dir Darren mal was erzählt vielleicht? Wie kommst du darauf? Nö, ich meine nur. Darf ich mir das Handtuch? Klar. Danke. Nee, jetzt sag doch mal, weißt du da was? Nicht wirklich, ne. Jetzt komm. Darren wollte nicht, dass ich mit jemandem drüber rede. Ach. Wieso ach? Mir hat er genau das Gleiche gesagt. Echt jetzt? Welches Hörnchen bist du? A-Hörnchen hat er zu mir gesagt, woher weiß ich... Na, ich war B-Hörnchen. Mir war klar, es musste noch ein A-Hörnchen geben. Nicht schlecht. Was hat Darren dir erzählt? War das auch alles so komisch? Total. Das klang wie so ein Rätsel für Spacken. Ja, na, mir hat er gesagt, alles ist klein und gehört zusammen. Toll, oder? Hat er bei dir auch... Senator Johnson erwähnt? Nee, Darren hat überhaupt keinen Namen genannt. Senator Johnson ist der Schlüssel, hat er zu mir gesagt. Der Schlüssel zu einer Datei. Wieso Datei? Na, Darren hat mir am Tag vor seinem toten Datenstick zugesteckt und da ist was drauf. Passwort geschützt. Den Schlüssel dazu würde ich eines Tages bekommen, hat er gesagt. Senator Johnson ist der Schlüssel? Ja, ja. Und zwar klein und zusammen... Ha! Vicky, Rose, schön, dass ihr da seid. Hi. Habt ihr alles gut gefunden? Ganz easy. Henk hat uns vorher alles ins Navi eingegeben. Meine zwei Popsternchen. Endlich mal live und in Farbe. Wow. Ihr seid meine besten Pferde im Stall. Wisst ihr das eigentlich? Entwicklungshilfe in Clitoria ist gerade mal 5 Tage auf dem Markt und sprengt jetzt schon alle Rekorde. Echt? Ja? Mann, wie viele Leute sich jetzt gerade auf euch einschnicken. Weltweit. Kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Nee, nicht so. Bei der morgigen Präsentation habe ich ganz besonders anspruchsvolle Gäste hier. Unter ihnen 2 Regierungsmitglieder eines afrikanischen Staates. Mehr verrate ich jetzt mal nicht. Echt? Aber für die hole ich natürlich das Tafelsilber raus, wenn ihr versteht, was ich meine. Okay. Voll die Ehre. Mir ist es eine Ehre. Und ich bezahle euch gut dafür. Also, sehr gut. Boah, krass, das sehe ich ja jetzt erst. Was ist denn mit der Karre da passiert? Ohne Fahrertür. Dem ist aber einer an die Seite gefahren, wa? Ist das... Das ist Mikes Auto. Ist ihm was passiert? Girls, bitte. Was, jetzt echt? Bitte beruhigt euch erstmal. Es ist tatsächlich etwas ganz Schreckliches passiert. Was? Aber ist jetzt was mit Mike oder wie? Eins nach dem anderen. Jetzt bringen wir erstmal eure Sachen in mein Schlafzimmer und dann erzähle ich euch alles. In Ruhe, okay? Genau so, Rose. Super, Vicky. Ihr schießt, als hättet ihr noch nie was anderes gemacht. Sehr gut. Findest du? Danke fürs Kompliment. Hör zu, die beiden Kerle, die Mike umgebracht haben, verdienen keine Gnade, das sind miese kleine Ratten, mehr nicht. Das heißt, keine Skrupel, ihr knallt sie bei der Präsentation gnadenlos über den Haufen. Und macht euch keinen Kopf wegen unserer Gäste. Von denen holt keiner die Cops. Niemals, das sind alles Verbrecher, die leben vom Töten, alles klar? Okay. Also bitte, legt diese 2 kranken Junkies um. Die haben es nicht anders verdient. Die haben unseren Mighty Mike auf dem Gewissen. Diese Wichser. Das will ich hören. Und nun ölt euch schön ein, Mädels. Die Gäste müssten jeden Augenblick hier sein. Ich will, dass ihr glänzt. Das werden wir, Nigel. Kannst dich drauf verlassen. Okay. Dann lauft. Na los, lauft. Lauft! Mir hat mich reingelegt. Hör zu, Nigel. Das hier war nicht für Mike. Das war für Darren. Für Darren Parker. Ihr seid 2 Fotzen. Falsch. Du bist 2 Fotzen. Hey, Simon. Simon, was war das? Was tun die mit uns? Was für ein Trip, Mann. Simon? Simon, sind wir tot? Alle um uns herum sind tot? Mann, wir etwa auch? Hey, Kleiner. Kleiner, alles okay? Wer ist das? Madam, wer sind Sie hier? Sie sind nackt. Rose, mach dem anderen armen Irren da mal die Fußketten ab. Alles klar. Bitte nicht. Simon! Was sagt der unbekleideten Frau bitte? Sie soll mich lassen. Sorry, aber er braucht erst die Medikamente bevor... Wieso? Geht doch. Wie geht doch? Ach, nee. David, sieh mal an. Ich habe keine Angst. Simon, keine Angst. Er hat keine Angst. Alter, weißt du, was das heißt? Nee. Wir sind tot, heißt das. Wir sind erschossen worden, wie all die anderen. Und die 2 hier sind Engel. Oh Gott, das sind die beiden aus meinem Pornofilm von gestern Morgen. Es dreht sich alles im Kreis, verstehst du? Fuck. Du, kann es tot sein, aber gar nicht so scheiße, wie ich immer dachte. Nee, wa? Ja, ich will. Und willst du, Rosetta Butt, den hier anwesenden David Rutnikowski zum Ehegatten nehmen, ihn ehren und all das, bis dass der Tod euch scheidet? So antworte bitte mit Ja, ich will. Ja, ich will. Und damit erkläre ich euch 2 nun zu Mann und Frau. David, darfst du auch jetzt küssen? Danke, Reverend. Und nun zu euch. Simon Flowers, möchtest du die hier anwesende WikiLeaks zu deiner geliebten Ehefrau nehmen, sie ehren und schätzen, bis dass der Tod euch scheidet? Möchtest du das, so antworte bitte mit Ja, ich will. Ja, ich will. Und du, liebe WikiLeaks, sag mal, WikiLeaks jetzt wirklich so wie WikiLeaks, die Enthüllungsplattform? Nee, auseinander. Und Wiki mit V und nicht mit F, du Schwein. Und zu der Frage, die als nächstes kommt, ja, ich will. Darf ich meinen Simon jetzt endlich küssen? Natürlich darfst du. Denn hiermit erkläre ich auch euch beide nun zu Mann und Frau. Ich liebe dich, Simon. Ich liebe dich auch, Wiki. Na bitte, bei Pornflakes wird am Ende also doch geheiratet. Wiki heiratet Simon, gespielt von Friederike Kempter und Patrick Bach. Rose heiratet David, gespielt von Isabel Höpfner und Robert Dölle. Und dazu die Musik von Lars Gehlhausen und Stuart Kummer. An den Reglern der wunderbare Jürgen Glosemeier und der Mann in der Lederjacke da hinten, Steffen Jahn. Regieassistentin war die reizende Luise Weigert. Buch und Regie Stuart Kummer. Dramaturgie Nathalie Challis. Verlesen möchte ich jetzt die weiteren hervorragenden Schauspieler. Leonie René Klein, Camilla Rentschke, Ulrich Haß, Ilse Strambowski, Stuart Kummer und Arndt Klavitter als Pornoregisseur Hank. Leider nicht mehr unter uns sind Mighty Mike, gespielt von Dennis Moschito, Darren Parker, gespielt von Patrick Mulliken, Dr. Gloria Taylor, gespielt von Edda Fischer und Nigel DiMarco, gespielt von Daniel Wiemer. Ach ja, und Senator Buster Johnson, der wurde gespielt von Lars Rudolph. Computer noch an, was läuft denn da für ein Film? Ein Porno. Mit Ihnen, Senator Buster Johnson. Was haben Sie hier zu suchen? Wer sind Sie? Wir sind Vicky und Rose, zwei Pornodarstellerinnen, die in Ihr Büro eingedrungen sind, um Ihnen Darrens Filme zu zeigen. Ach Gott, ja, wie naiv seid ihr eigentlich. Die Filme, die hat er doch technisch manipuliert. Ich meine, das kann ja wohl heutzutage jeder. Erpressen wollte der mich damit. Bitte, ich bin verheiratet, ich hab doch Familie, ich mach doch sowas nicht. Sag mal, spinnt ihr eigentlich jetzt alles, sag mal? Halt die Fresse! Können Sie kämpfen, Senator Johnson? Lass ihn los, Rose! Bitte sehr. Mein Kiefer! Enkel! Was wollt ihr Dreckschuhen? Wir bestrafen dich für den Tod von Darren Parker! Ich hab ihn nicht umgebracht! Ich schwöre! Verdammt! Schnauze! Ich war das nicht. Glaub mir. Aber Sie wissen wer? Nix weiß ich. Wer hat Darren Parker getötet? Ich weiß das nicht. Wer? Nee, DiMarco war's. Oh, Nigel DiMarco. Er hat Darren umgelegt. Ach nee. Danke, Arschloch. Guten Flug. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2017.